Hund, Hund! Hund, Hund! Hund, komm! Boah, du bist so geil! Boah, geil! Na? Pack mich nicht an, du Idiot! Verpiss dich! Hurensohn! Der hat mich geleckt, ja? Voll ekelhaft. Ich hasse Hunde. Ich hatte einen, der war super geil. Der war übelst geil. Der war mein Cousin, der war Knast, ne? Hat er sich tätowiert. Attila hieß den Hund. Boah, der war so geil. Der war richtig übelst fett, der Hund. Hey Baby. Ja? Sag mir die drei magischen Worte. Ich liebe dich. Nein, nicht die. Du weißt, was ich hören will. Na okay. Hurensohn! Boah, wir haben eben Schlägerei gehabt. Die wusste nicht, dass wir Koks gezogen haben. Ich schwöre so. Aber war übelst. So, der kam, ich so, dann, bam, bam, piff, paff, so gemacht. Boah, der ist umgekippt, Jungs, umgekippt, ja? Just a little pop.